Laboum Deluxe. Ihr hört FM4 Laboum Deluxe. Am Mikrofon und in the Mix bin ich, Sebastian Schlachter. Und heute gibt es noch feinste Musik. Zusammengestellt und gemixt von Monokima Back-to-Back mit Anders. DJ Audive Markovic und Freund der Berge sind auch da. Die drei gehören zu den Gipfelsessions. Und um die dreht sich's jetzt in den nächsten 3 Stunden. Die Gipfelsessions gibt es seit 2021. Es wird, wie der Name schon sagt, primär hoch oben in den Bergen gefeiert. Wie jedes Jahr starten die Jungs auch diesmal während der Feiertage voll durch. Ich habe hier Dominik am Telefon. Servus Dominik. Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung. Sag mal, was genau sind die Gipfelsessions und wo finden diese statt? Gipfelsession ist eine Eventreihe von Auflegereien, die bei uns in den Skigebieten stattfindet. Auf ungefähr 2000 Meter mit einem wunderschönen Bergpanorama und mit einem selbstgebauten Soundsystem. Die Veranstaltung selbst ist kostenlos. Uns war immer wichtig, dass sie für jeden zugänglich ist. Man braucht eben nur einen gültigen Skipass, dass man zur Location hochfahren kann. Das Kollektiv Hintergipfel-Session heißt Artem Sonitus. Das kommt aus dem Latein und bedeutet übersetzt Klangkunst. Und genau, das ist eine Gipfel-Session. Was steht diese Weihnachtsferien auf dem Programm? Gibt es auch zu Silvester was? Am Programm steht unsere Collab mit FM4 Laboum Deluxe. Die findet am Freitag und am Samstag, den 26. und 27. Dezember statt. Die Location selbst, das Gipfelstadl Wagrain, die befindet sich im Skigebiet Snowsbest-Salzburg. Die ist eigentlich direkt ganz oben, auf fast 2000 Meter. Und da geht's dann los von 11 Uhr vormittags bis 17.30 Uhr. Wir haben dann auch zu Silvester am 31. Dezember eben auch wieder am Gipfelstall, gleiche Location, same time, same place. Auch eine Auflegerei und genau, das ist so mal das Programm für die Weihnachtsferien und die Feiertage für uns. Wer ist alle dabei? Die üblichen Verdächtigen, oder? Genau, die üblichen Verdächtigen. Mit dabei ist Alexei, Markovic, Freund der Berge, Audive und deine Wenigkeit. Dominik, wie mir schon berichtet wurde, hat Audive nach langer Schaffenspause wieder begonnen, Musik zu produzieren. Und die hat's in sich. Sag mal was dazu. Genau, der Quantel Herbert, aka Audive, ist ein sehr talentierter Producer, hat viel früher in Salzburg im Cave Club aufgelegt, hat dann eine 10-jährige Pause eingelegt, hat ein bisschen Abstand von der Szene gebraucht und ich habe ihn dann letztes Jahr so wieder ein bisschen rausgerissen aus seinem Artist-Vorruhestand und seitdem hat er wieder Spaß dran und schlägt viel auf und produziert viel und das hört man auch. Na dann hören wir gleich mal in einen Track rein, oder? Audive mit Planal. Das war Audive mit Planar. Den Track gibt's übrigens for free zum Downloaden auf Soundcloud. Im Februar findet ja auch wieder euer Festival statt. Was für Action habt ihr da geplant? Genau, wir haben heuer unsere dritte Ausgabe unseres Festivals. Das findet am 27. und am 28. Februar statt im Alpendorf. Das geht über 2 Tage und 2 Nächte. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt gar nicht viel verraten. Ich würde sagen, stay tuned. Seid gespannt. Hoffen wir mal, es wird ein schöner, verschneiter Winter. Aber bei euch oben im Wagrain liegt ja sowieso immer Schnee. Na, ich freue mich auf jeden Fall auf den 27. Dezember, wenn ich mit euch das Tanzbein schwingen werde. Und bedanke mich herzlichst für das Gespräch. Ich sage danke für die Einladung und bis nächste Woche. Und für euch da draußen gibt es jetzt eine Stunde Audive in the Mix.